Dies sind unsere aktuellen Themen. Spargelteller teurer, Feuer in Langendamm und letztes Saisonspiel für Liebenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus wurden die Freiwilligen Feuerwehren Langendamm und Nienburg am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr in den Marienburger Weg gerufen. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten kurz zuvor Rauch- und Brandgeruch wahrgenommen. Es hatte sich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer der Zwischendecken entwickelt. Mit Kettensägen öffneten die Einsatzkräfte die Decke und bekämpften das Feuer unter schwerem Atemschutz. Parallel wurde mit einem Hochdrucklüfter das Gebäude belüftet. Über den entstandenen Schaden sowie der Brandursache konnten vor Ort keine Aussagen getätigt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Preis für einen Nienburger Spargelteller ist gestiegen. 2015 kostete dieser noch 14 Euro, aktuell liegt der Preis bei 15,50 Euro. Auf einem traditionellen Nienburger Spargelteller gehört neben 300 Gramm frischem Spargel auch 100 Gramm Schinken und 100 Gramm Kartoffeln. Grund für den gestiegenen Preis seien vor allem die höheren Personalkosten, begründet Kreisvorsitzender Friedrich Wilhelm Gallmeier des Gaststätten- und Hotelverbandes. Angehoben, weil die Kosten auch gestiegen sind durch Mindestlohn der Erzeuger, die geben das gleich weiter zu den Betrieben. Es wird alles teurer, auch in der Gastronomie muss er geschält werden oder geschälte Spargel ist teurer. Also wie gesagt, es ist eine reine Kostensache. Und dieser Einschießpreis für 15,50 Euro ist ein Einschießpreis, um Spargel attraktiv zu einem günstigen Preis zu bekommen. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in das Gebäude des ehemaligen Rewe-Marktes an der Bahnhofstraße in Eistrup einzudringen. Hierbei wählten sie den Weg über einen Außenlüfter, was ihnen aber augenscheinlich misslang. Die Polizei Hoya hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau bestreitet am Wochenende sein letztes Spiel der laufenden Verbandsligaspielzeit. Die Liebenauer Handballer müssen zum SV Altenzelle, der noch mitten im Abstiegskampf steckt. Auch wenn es für das Team um Trainer Carsten Thomas um nichts mehr geht, will man dennoch eine gute Leistung zeigen, so der Coach. Wir werden auch versuchen, da was zu machen, weil das ist auch so ein bisschen sportliche Fairness. Wenn es dann wirklich noch um was geht, dann musst du auch alles reinhauen, weil es geht ja auch um andere Mannschaften. Dann musst du schon fair spielen und auch dann versuchen, das Spiel zu gewinnen. Klar, es ist kein Druck mehr für uns da, aber wir wollen ja schon versuchen, das Spiel auch nochmal zu gewinnen. Beginn der Partie ist am Sonntag um 11 Uhr in Altenzelle. So etwas Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.